Ja, guten Abend. Mein Name ist Ralf Gunther Landmesser. Das ominöse G in meinem Namen ist der Gunther. Aber gemeinhin nennt man mich Ralf und nennt ich mich Ralf. Und ich habe mal 18 Jahre lang den schwarz-roten Kalender rausgegeben. Einen schlesischen Taschenkalender von 1983 bis 2000. Da steht ein Stapel und die habe ich nicht von ungefähr mitgebracht, sondern die funktionieren nächstes Jahr. Das ist ein Recycling-Kalender von 1991. Also der hat jetzt etliche Jahre auf dem Buckel, 27 Jahre. Und ihr werdet erstaunt sein, wie aktuell der zum Glück oder leider immer noch ist. Den kann man sich also für einen Fünfer hier mitnehmen und hat einen prima wasserwerferfesten Kalender für das nächste Jahr. So, ja, die Münchner Reiterepublik. Das ist ein sehr weites Feld. Man kann gar nicht alle Aspekte, die da eigentlich relevant wären, in einen kurzen Vortrag zusammenfassen. Ich habe eine Zeit meines Lebens selber in München verbracht. Ich habe 3 Jahre in München studiert und kenne daher die Stadt sehr genau. Wir haben damals auch eine anarchistische Gruppe da gehabt, die Alm, die anarchistische Liga München. Motto: bei der Alm, da gibt es gar Sünd, weil es alle Anarchisten sind. Und wir haben es also in schöner Regelmäßigkeit, haben wir den Verfassungsschutzbericht geschafft. Und eine von unseren Aktionen ist gewesen, dass wir, ich glaube, das war zum 65. Todestag, wenn ich mich richtig erinnere, von Gustav Landauer am 2. Mai 1919, haben wir eine Demo organisiert in München und haben da 1000 Anarchisten angemeldet, die da anreisen sollten. Anarchisten war damals ein ganz, ganz furchtbares Wort. Also auf den ganzen RAF-Plakaten stand drauf: Vorsicht, Anarchisten, bewaffnete Gewalttäter. Und die haben dann also die Horrorvorstellung gehabt, 1000 bewaffnete Gewalttäter rücken in München ein und marodieren da durch die Straßen. Dementsprechend waren dann 400 Polizisten da. Und leider dann nur ungefähr 50 Demonstranten, Demonstrantinnen. Das war die berühmte 25-Meter-Demo. Wir sind dann bis zum Knast Stadelheim gegangen und hatten einen mit Stacheldraht umwundenen Tannenreisigkranz dabei mit einer Schleife an den Ermordeten, zur Erinnerung an den ermordeten Gustav Landauer, die wir da im Gefängnis oder vor dem Gefängnistor anbringen wollten, aber wir durften noch nicht mal auf die andere Straßenseite. Und nach langen Verhandlungen mit der Polizei ist es uns dann gelungen, dass eine Abordnung von 2 Leuten von uns, also ich war einer davon, den Kranz auf die andere Straßenseite bringen durfte und an einer Laterne aufhängen durfte. Also natürlich nicht lange gegangen, aber wir sollten auch während des ganzen Wegs auf den Bürgersteig gehen, weil wir waren ja nur wenig Leute und wir wurden dann aufgefordert, auf den Bürgersteig zu gehen. Und diese 400 Polizisten, die da unseren Begleitkordon darstellten, die waren frustriert, dass wir darauf bestanden, mitten auf der Straße zu gehen. Und die Leute, die haben natürlich also sehr da geguckt, was das für eine merkwürdige Versammlung ist, die von 400 Polizisten schwer bedeckt durch die Straßen Münchens ging damals. Ja, so ein bisschen zu der Vorgeschichte oder Nachgeschichte. Inzwischen gibt es ja für Gustav Landauer wieder ein Denkmal in München. Es ist eine neue Stele errichtet worden. Die Nazis, die haben damals die Grabstele von Gustav Landauer zerstört. Die war, wenn ich mich richtig entsinne, 5,50 Meter hoch, ein Obelisk, durchbrochen, schräg durchbrochen, dass das Licht durchfallen konnte. Und der ist zerstört worden und inzwischen gibt es also wieder einen Obelisken, der allerdings jetzt so in einem künstlerischen Wettbewerb da errichtet worden ist. Und der ist nur, ich weiß nicht, 2,50 Meter hoch. Steht aber immerhin hochoffiziell und mit Absegnung des Stadtrates auf dem Friedhof jetzt wieder. Ja. Dann machen wir halt eine Revolution. Gedenken und Gedanken zur Münchner Räterepublik von 1919. Vor bald 100 Jahren, am 2. Mai 1919, wurde der letzte Widerstand der Münchner Revolutionäre gebrochen, die die erste Räterepublik Deutschlands errichtet hatten, ausgerechnet in Bayern. Freistaat. Die Bezeichnung stammt aus der Rätezeit. Nach der Ermordung des Ministerpräsidenten Kurt Eisner, USPD, Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, durch den jungen rechten Offizier Graf Arco Valley, ergriffen die Arbeiter- und Soldatenräte am 7. April die Macht, führend dabei die Schriftsteller Erich Mühsam, Gustav Landauer, Ernst Toller, Ernst Niekisch, Retz Maruth, der später unter dem Namen Beethoven berühmt geworden ist, und andere. Von der geflüchteten Minderheitsregierung der Mehrheits-SPD, also die wurde dann auch MSPD genannt, die Mehrheits-SPD, wurden nach dem gescheiterten Palmsonntagsputsch der MSPD-nahen republikanischen Schutztruppe Freikorps und Reichstruppen gegen die Räterepublik in Marsch gesetzt, die nach einigen Vorfeldgefechten im Umland mit der Roten Armee Bayerns ein barbarisches Massaker in München anrichteten. Ganz vorn dabei auch die ersten Zellen des späteren NS-Staates, der München zur sogenannten Hauptstadt der Bewegung machte. Also vor bald 100 Jahren, am 2. Mai 1919, die Kämpfe, die gingen teilweise durch Dach- und Heckenschützen noch ein paar Tage weiter, so bis zum 5. Mai, bis so die letzten Widerständler ausgerottet waren in München, also im wahrsten Sinne des Wortes ausgerottet waren. Wurde also dieser Widerstand der Münchner Revolutionäre militärisch mit schweren Waffen gebrochen. Es war eine Fortsetzung des Ersten Weltkrieges auf deutschem Boden, diesmal jedoch gegen das eigene Volk, in einer Art und Weise, wie es sie vorher in der Neuzeit noch nie gegeben hatte. Kampferprobte Frontsoldaten beider Seiten eröffneten aufeinander das Feuer, Straßenkämpfe, ausgeführt mit Maschinengewehren, Mörsern, Flammenwerfern, Panzerzügen und Panzerfahrzeugen, fanden mitten in einer bis dahin vom Krieg verschonten deutschen Hauptstadt statt. Die ungenügend ausgerüsteten und zahlenmäßig weit unterlegenen Truppen der Räterepublik mussten sich nach wenigen Tagen dem vereinten Sturm von Reichswehr und Freikorps geschlagen geben. Dem war auf Seiten der Räterepublik ein Kompetenzen- und Strategierangel vorangegangen, die auf militärischen Kampf eingeschworenen Kommunisten der KPD, des Spartakusbundes, wurden sogar nach einer Phase der Machtergreifung entmachtet. Die unschlüssigen, verhandlungsbereiten Pazifisten um Toller, den offiziellen Oberkommandierenden, versäumten eine auf militärische Stärke basierende Verhandlungsposition zu erreichen. Durch gegensätzliche Befehle und die Bemühungen, ein unnötiges Blutvergießen zu verhindern, kam es zu Auflösungserscheinungen der selbstorganisierten Milizen und Soldatenverbände, die die Räterepublik fast völlig wehrlos machte. Ein unmenschliches Massaker durch die einrückenden Weißgardisten begann in den Straßen Münchens, bei dem Jagd auf alle gemacht wurde, die den Eindruck machten, Arbeiter zu sein. Viele völlig Unbeteiligte wurden Opfer der von der Mehrheits-SPD entfesselten Soldateska, die sich ja weit ab in Bamberg hockte und abwartete. Sogar ein katholischer Gesellenverein wurde über den Haufen geknallt, weil Freischärler ihn als linke Arbeiterversammlung auffassten. Sie wurden vorher noch schwer gefoltert und sind offenbar überhaupt in, die werden wahrscheinlich irgendwelche Äußerungen gemacht haben, dass sie nur harmlose Gesellen sind und so. Da wurde überhaupt keine Rücksicht drauf genommen. Die wurden einfach umgebracht. Ich glaube, 26 war alles oder so. Wie werden wohl die letzten Ausrufe und Worte der erschrockenen Gesellen gewesen sein? Fürchterliche Folterungen und Misshandlungen durch entmenschte Soldaten fanden statt. Überall tagten schnell und standgerichtet in militärischer Farce mehr als 2200 Todesurteile und Gefängnisstrafen am Fließband fällten, wenn die Gefangenen überhaupt bis vor ein solches Gericht kamen. Der später unter dem Namen Betraven weltberühmt gewordene Schriftsteller, der sich in München noch Red Marut nannte und als Pressebeauftragter Mitglied der Räteregierung war, entkam solch einem Standgericht nur durch Zufall. Einer der regulären Soldaten, so heißt es, ein junger Offizier, hatte Maruts Zeitschrift Der Ziegelbrenner im Abonnement und ließ den Herausgeber entweichen. Gustav Landauer, als Volksbeauftragter für Volksaufklärung an der Zweiten Räterepublik beteiligt, war weniger glücklich. Er wurde, obwohl längst nicht mehr am Räteregierungshandeln beteiligt, von nationalistisch-antisemitischen Soldaten aus der Wohnung verhaftet und im Gefängnis Stadelheim mit Kolben und Stiefeln zu Tode geprügelt, am Ende noch stöhnend und zuckend erschossen. In den Kämpfen um München kamen mehr als 1000 Kämpfer zu Tode und etwa 800 verhaftete Männer und Frauen wurden hingerichtet. Also das sind Zahlen, die sind unsicher. Es gibt da höchst widersprüchliche Angaben und ist bis zum heutigen Tag ist nicht genau bekannt, wie viele Menschen jetzt umgekommen sind und oder auch verschwunden sind. Unzählige weitere wurden schwer misshandelt und inhaftiert. Es kam auch allenthalben zu Plünderungen durch die Soldateska. Ich lese euch jetzt mal eine Passage aus dem Frühwerk von Betraven, Red Marut, vor, wo er im Ziegelbrenner damals, er hat dann noch dreimal im Untergrund den Ziegelbrenner rausgegeben, er ist bis 1923, also noch im Untergrund in Deutschland gewesen, in Köln vor allen Dingen ist er sehr unterstützt worden von der Gruppe progressiver rheinischer Künstler. Sie haben ihm auch geholfen, den Ziegelbrenner weiter rauszugeben. Und der schildert, seine so ein Standgericht, ja, also die ganze Passage, die ist noch ein bisschen länger, das würde aber zu weit führen, wenn ich hier jetzt ganz vorlesen würde, wo er die Umstände seiner Verhaftung schildert und wie er dann einem General vorgeführt wird und der dann huldvoll diese Studenten da weiterwinkt, die ihn dann über verschiedene Stationen vor dieses Standgericht bringen. Das Feldgericht im Lande des eigenen Heimatgenossen bestand aus einem schneidigen Leutnant. Dieser Leutnant erledigte in jedes Mal etwa 3 Minuten die Sache in der Weise, dass er aufgrund der Zeugenaussagen von Denunzianten entschied, ob der Verhaftete sofort standrechtlich zu erschießen oder ob er freizulassen sei. Im Zweifelsfalle wurde der Verhaftete erschossen, weil es sicherer war. Um Entlastungszeugen kommen zu lassen oder auch nur Leute herbeizurufen, die bestätigen konnten, dass der Verhaftete kein Spartakist oder kein Führer sei, hatte man nicht genügend Zeit. Der Raum, in dem sich M steht immer für Marut, jetzt befand, füllte sich immer mehr mit eingefangenen Arbeitern, Rotgardisten, Matrosen, Mädchen und Knaben. M sah unter anderen denunzierten Leuten einen 16-jährigen Buben, der beschuldigt wurde, Schandwehrsoldaten angegriffen und spartakistische Propaganda verübt zu haben. Aus dem großen Saale, wo der Leutnant zigarettenrauchend über das Leben und Nichtleben von Verhafteten entschied, wurde alle Augenblicke Arbeiter und Matrosen mit todbleichen Gesichtern abgeführt. Ihre erschreckten und traurigen Augen verkündeten allen Warteten das Todesurteil. Ob der Leutnant, der hier über die Spartakisten und die denunzierten Räterepublikaner zu Gericht saß, das Amt von der Regierung Hoffmann übertragen erhalten oder ob er es sich eigenmächtig angeeignet hatte, wird heute wohl nicht mehr entschieden werden können. So verging eine Stunde qualvollen Wartens. M. fragte seinen Wächter, ob er noch einen Zettel an seine Freunde schreiben dürfe, damit sie wüssten, wo er geblieben sei. Das wurde ihm verweigert. Da wurde der letzte Mann, der vor Empf dem Leutnant überantwortet wurde, werden sollte, aufgerufen und hereingeführt. Bei der Unruhe, die dadurch entstand, dass der Mann von den Landsknechten zu roh angepackt wurde, was er sich verbat, gelang es M zu entkommen. Zwei Soldaten, denen einen Augenblick lang wohl ein Funken Menschlichkeit ausstieg, als sie sahen, wie hier mit dem Kostbarsten, was der Mensch besitzt, mit dem Leben umgegangen wurde, waren an diesem Entkommen nicht unbeteiligt. Ihnen sei an dieser Stelle gedankt für die Erhaltung eines Menschenlebens. Also da wurde nicht viel Federlesens gemacht und oft wurden die Leute schon aufgrund von Zurufen von Denunzianten auf der Straße erschossen. Dass dann einer sagte, das ist ein Spartakist. Und dann knallten die gleich los und haben Leute über den Haufen geschossen. Am Sturm auf die Münchner Räterepublik war auch der Bruder Bertolt Brechts beteiligt, der sich aus reiner Abenteuerlust in Augsburg zu den Waffen gemeldet hatte. Die Falschmeldungen von Gräueltaten der Revolutionäre in München hatten wohl auch auf ihn gewirkt. Augsburg war nach einigen Tagen Kämpfen noch vor München gefallen. Neben rechtsradikalen Freikorps wie dem Freikorps des Korvettenkapitän Hermann Erhardt, gegründet in Wilhelmshaven zur Bekämpfung revolutionärer Matrosen, waren also auch Republikaner an der Niederwerfung der zeitweise in ihrer letzten und dritten Phase bolschewistisch dominierten Räterepublik beteiligt. Erhards Truppe, die eine Schlüsselrolle spielte, führte damals schon das Hakenkreuz als Erkennungszeichen am Stahlhelm und sang das Brigade-Erhard-Lied. Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rot das Band, die Brigade Erhard werden wir genannt. Und dann geht es irgendwie so weiter, wir schlagen alles kurz und klein. Zittere, du Arbeiterschwein oder so ähnlich. Neben dem Hakenkreuz war auch der Totenkopf ein Signet, mit dem später die SS aufwartete. Historisch stammt der Totenkopf an der Mütze aber von den Braunschweiger Husaren aus den preußischen Freiheitskriegen gegen Napoleon. Entschuldigung. Erhard war nach offizieller Auflösung seiner Brigade nach dem gescheiterten Kapp-Lüttwitz-Putsch 1920 Gründer der vorwiegend aus Marineoffizieren bestehenden, im Umfeld ca. 5000 Mann starken und in München basierten Organisation Konsul, abgekürzt OC, die unter anderem den Reichsminister Walter Rathenau erschoss und die Keimzelle des militärischen Geheimdienstes der Wehrmacht wurde, der Abwehr. Die Geschichte der Abwehr reicht über General Canaris bis zu General Gehlen. Aufklärung Fremde Heere Ost, FHO, im Zweiten Weltkrieg, die vom CIA 1946 als ORC angeheuert wurde. Man beachte die Namensverwandtschaft zu OC. Es wäre gut, wenn es ein bisschen ruhiger würde, weil das macht mich etwas nervös. Also die ORC, die wurde 1946 vom CIA angeheuert und aus der entstand der von Nazi-Veteranen strotzende Bundesnachrichtendienst. Der BND 1956. Noch 1970 bestanden angeblich 25-30% des Personals des Bundesnachrichtendienstes aus NS-Kriegsverbrechern mit teils neuer Identität. auch Adenauers gegenüber Alliierten recht illegaler und unabhängiger FWHD, Friedrich Wilhelm Heinz Dienst, späterer Tarnname Archiv für Zeitgeschehen, bis 1956, ein weiterer Vorläufer des BND und des MAD, des Militärischen Abschirmdienstes, ging auf Erhards OC zurück, in der Heinz eine führende Rolle spielte. Er organisierte später unter anderem 1923 die SA Hessens. Hat es jetzt jeder mitgekriegt oder ist das jetzt im Eintritt untergegangen? Also, der historischen Wahrheit zur Ehre muss jedoch auch erwähnt werden, dass aus der Brigade Erhard und aus der OC sowohl hochrangige NS-Kriegsverbrecher hervorgingen, als auch relevante Figuren des militärischen Widerstands gegen das NS-Regime, die Widerständler vom 20. Juli 1944 und Planungen ab 1938, zu denen noch Heinz gehörte. An dieser Stelle sehen wir, dass es keineswegs nostalgisch und überflüssig ist, sich mit Geschichte zu befassen, denn sie hat Auswirkungen bis in die heutigen Tage. Wer denkt da nicht an den sogenannten NSU? Auch die Organisation Konsul war eine dezentral agierende terroristische Nazi-Vereinigung im Untergrund der Weimarer Republik, allerdings in gänzlich anderen und völlig professionellen Dimensionen. Es wäre überdies eine Illusion zu glauben, dass die NS-Provenienz in den Nachrichtendiensten der BRD sich innerhalb der Behörden seit 1970 keinen Nachwuchs herangezogen hätte. Bei Neueinstellungen wurden selbstverständlich Leute genommen, die des gleichen Geistes Kind waren, zumal die Schlüsselstellungen der Personalchefs strategisch oft mit Männern mit einschlägiger NS-Vergangenheit besetzt waren. Entsprechende Erkenntnisse lassen sich in den Ergebnissen der historischen Aufklärungskommissionen der Behörden finden. Im neu errichteten NS-Dokumentationszentrum an selber Stelle des Braunen Hauses in München wird heute richtigerweise prominent darauf hingewiesen, dass die Niederschlagung der Münchner Räterepublik auch die Geburtsstunde der reaktionären und faschistischen Bewegung in Deutschland war. Da sich schon in der Verfolgung und Ermordung von Revolutionären mit jüdischem Hintergrund, unter anderem Eisner und Landauer, gerichtsseitig dann der hingerichtete Münchner KPD-Chef Eugen Leviné, abzeichnende Antisemitismus, mündete bekanntlich in den systematischsten Völkermord aller Zeiten durch die deutschen Nazis und ihre Kollaborateure und Kollaborateurinnen. Die rechte Sozialdemokratie hat in verbrecherischer Dummheit den Weg dahin geebnet. Durch die vielfältigen nationalistischen und narzisstischen Organisationen in der Folge der Niederschlagung der Münchner Räterepublik und den Sitz der Thule-Gesellschaft wurde München zum Hauptaktivitätsort des Narzissmus und Schauplatz des Hitlerputsches 1923 mit dem sogenannten Marsch auf die Feldherrnhalle. Der Putsch wurde glücklicherweise dilettantisch nach Muster von Mussolinis Marsch auf Rom organisiert, von republiktreuer Polizei zusammengeschossen und Hitler landete erst einmal im Knast. Seine sogenannte Festungshaft gestaltete sich jedoch höchst komfortabel, was Essen, Zimmerausstattung und Service betraf. Erich Mühsam, durch putschende SPD-Soldaten frühzeitig verhaftet und verschleppt worden, entkam zwar so vorerst dem Massaker. Er und die anderen noch auf Festung einsitzenden Genossen der Münchner Räterepublik hatten es deutlich schlechter als der Führer ins P und trugen aufgrund der miserablen Haftbedingungen oft schwere Gesundheitsschädigungen davon. Einige starben. Schon 1925 konnte sich Hitler durch die sogenannte Hitler-Amnestie wieder uneingeschränkter Freiheit erfreuen. Ironischerweise kamen dadurch auch die langjährigen Rätegefangenen wie Mühsam, Toller und andere frei. Diese Freiheit währte für die Linken aber kaum 8 Jahre. Dann kam Hitler an die Macht und Mord, Totschlag und Gefängnis begannen aufs Neue. Der Anarchist, antifaschistische Publizist und jüdischstämmige Mühsam wurde eines ihrer ersten Opfer, diffamiert als Münchner Geiselmörder, obwohl er mit den Geiselerschießungen nicht das Geringste zu tun hatte, war er doch längst vorher verhaftet. München jedoch wurde mit dem Braunen Haus und so weiter zur sogenannten Hauptstadt der Bewegung, von der nach dem Zweiten Weltkrieg nur ein Trümmerhaufen übrig blieb. Aber wie war es überhaupt zur Münchner Räterepublik gekommen? Nachdem Kaiser Wilhelm II. Erklärt hatte, er kenne keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche, waren die Gehirne so umnebelt, dass es zu einem Burgfrieden mit der Sozialdemokratie kam und dieser entgegen internationalen sozialistischen Vorkriegsbeschlüssen auf Kriegsverweigerung freundlicherweise sofort die Kriegskredite durchwinkte, die das große Massenschlachten erst möglich machten. Selbst bei radikalen Linken wie Mühsam setzte das rationale Denken streckenweise aus. Als der Kaiser pathetisch rief, Volk, steh auf und Sturm bricht los, als stände er in einer Wagner-Oper auf der Bühne, meldeten sich massenweise auch progressive Zeitgenossen zu den Fahnen. Sogar 15-jährige Knirpse, sie wurden mit Erlaubnis der Eltern genommen. Im feindlichen Ausland sah es kaum anders aus. Zunächst preschten die deutschen Heere vor wie anno 1870, 71 und man bildete sich wirklich ein, Weihnachten wieder zu Hause zu sein, nachdem man die Franzosen wieder einmal mächtig verdroschen habe. Aber an der Marne kam der Vormarsch in Stocken und jahrelange blutige Grabenkriege mit Giftgaseinsatz von den Deutschen zuerst, ersten Panzerschlachten, Artilleriebombardements, bis dahin unbekannten Ausmaßes und dem brandneu eingeführten Luftkrieg per Doppeldecker und Zeppelin entwickelten sich zu Massenschlachten, in denen die Menschen zu Hunderttausenden buchstäblich zermalmt wurden. Im Osten, der Krieg gegen Russland, war im Rückblick noch blutiger und entsetzlicher als das Ringen im Westen. Der Separatfriede mit der jungen Sowjetunion schließlich machte Kräfte frei, die für eine entsetzliche Verlängerung der Leiden und Zerstörungen im Westen sorgten. Inzwischen ließ es sich ein gewisser Teil des dekadenten adligen Offizierskorps in der Etappe Gens gut gehen, während es immer neue Truppen in den Fleischwolf schickte. Damals gab es noch kaum Zensur und die Wut und Unzufriedenheit in der Truppe wurde immer größer. Radikale aller Schattierungen agitierten in den Kampfeinheiten. Selbst große Teile der Nationalen hatten das barocke Kaisertum satt und wollten den Umsturz, allerdings als Militärdiktatur. Nur fehlte der richtige Mann dazu. Die im Ersten Weltkrieg neuen Stoßeinheiten entwickelten sich zu verwegenen Kameradschaften, in denen Rang und Namen kaum galten und nur der ganze Kerl gefragt war. Die preußische Disziplin kam abhanden und diese Stoßeinheiten bildeten am Ende den harten Kern der Freikorps nach der Niederlage. In einer dieser Einheiten soll auch Hitler gedient haben. Obwohl dezimiert, ausgeblutet, verelendet und kriegsmüde standen die deutschen Truppen noch weit im Feindesland und Deutschland blieb weitgehend unzerstört. Aber eine grundsätzliche Wende des Kriegsglücks war nach dem Fehlschlag des Gaskrieges nicht mehr zu erwarten. Mehrfach hatten schon Soldaten beider Kriegsparteien fraternisiert, zwischen den festgestampften Linien miteinander Fußball gespielt und zusammen Weihnachten gefeiert. Nur die Strategen an den Reißbrettern planten noch Offensiven mit nicht vorhandenem Material und ausbleibendem menschlichen Nachschub. Die materiellen Ressourcen waren nahezu erschöpft und an der Front gab es lange ein Patt. Es wurde gehungert. Dann griffen die US-Amerikaner immer stärker in den Krieg ein. Im August 1918 begann dazu eine alliierte Großoffensive, die den Zusammenbruch Bulgariens zur Folge hatte. In dieser Situation, wo schon von deutscher Seite dringlich um Waffenstillstandsverhandlungen ersucht wurde, fingen November 1918 die deutschen Mannschaften an zu meutern und gingen einfach nach Hause. Angefangen hatte es mit der Rebellion der Matrosen zwischen dem 31. Oktober und dem 4. November 1918, nachdem die deutsche Flotte noch einmal zu einer angeblichen Entscheidungsschlacht auslaufen sollte. Die Kieler Matrosen meuterten, bewaffneten sich und sandten mit Erfolg Emissäre ins ganze Reichsgebiet mit dem Aufruf, Arbeiter- und Soldatenräte zu bilden. Die Diskussionen im nun unter Max von Baden in die Regierung eingebundenen Parlament, ob Siegfriede oder Verhandlungsfriede unter Verzicht von Gebietsannexionen, waren jetzt obsolet. Am 9. November traten Kaiser und Kronprinz zurück und die Republik wurde ausgerufen. Das Heer stimmte mit den Füßen ab. Allerdings nicht das ganze Heer, denn nationalpatriotisch und kaisertreu gesinnte Einheiten blieben zunächst in den Stellungen, bis im Auftrag Hindenburgs der SPD-Politiker Matthias Erzberger, ermordet von der Organisation Konsul später, am 11. November 1918 die deutsche Kapitulation überbrachte. Hindenburg, der Held von Tannenberg, hatte so reine Hände und die Sozis den schwarzen Peter, der sich zur Dolchstoßlegende auswuchs, im Felde unbesiegt. Hierzu trug die Entente mit dem äußerst harten Vertrag von Compiègne bei, der fortan Schandvertrag von Versailles genannt wurde. Der Wunsch nach Revanche, Wiederherstellung der deutschen Ehre und Rückgewinnung zwangsabgetretener Gebiete war von nun an bei vielen Deutschen und Österreichern vorhanden. Denn auch die Großmacht KUK Österreich wurde zerschlagen und neue Nationalstaaten wie Tschechoslowakei, Polen, Serbien und Ungarn entstanden, die vorher zu KUK Österreich und Preußen gehört hatten. Nicht zu unterschätzen sind auch die Gegenkräfte der Revolution und Republik, die sich sofort 1918 formierten, als die Kieler Matrosen rebellierten. Sofort stellten sich diesen kaisertreue und reaktionäre Truppenteil entgegen, die bald fatalerweise sogar im Auftrag der Mehrheits-SPD, der MSPD, agieren konnten. Der bekannte Noske hat da eine besonders ungute Rolle gespielt. Der hat ja diesen Ausspruch getan, also einer muss der Bluthund sein. Und hat dann die Zerschlagung der Arbeitereinheiten organisiert. Arbeiter- und Soldateneinheiten organisiert. Insbesondere aus den Kadern der Marineoffiziere und den von ihnen gebildeten Einheiten gingen Freikorps und aus diesen später Kader der SA, SS, SD, Abwehr und Wehrmacht hervor. Speerspitzen des Narzissmus. Ihnen gelang es, in jahrelangen brutalen Ausmerzungskämpfen die Revolutionäre von links zurückzudrängen und letztendlich zu eliminieren bzw. politisch Schachmatt zu setzen. Das Schreckensbild des Bolschewismus Moskauer Prägung ermöglichte dem Nazifaschismus erst die unumschränkte Machtergreifung, da die Gefahr bolschewistischer Aufstände brutalste Maßnahmen zu rechtfertigen schienen. Das Großbürgertum stand als Finanzier bereit. Der Linksmarxist Otto Rühle, der aus der Schule von Karl Korsch kam, Professor Karl Korsch, einen bekannten Marxisten, der hat aus seinem englischen Exil eine Broschüre geschrieben, der Kampf gegen den Narzissmus beginnt mit dem Kampf gegen den Bolschewismus. Ja, weil der Bolschewismus als Begründung für den Narzissmus galt, in großen Teilen. Die geschlagenen und zerschlagenen Truppen des Kaiserreichs fluteten bis Januar 1919 oft ungeordnet zurück ins Reichsgebiet und fanden ein hungerndes, wirtschaftlich daniederliegendes Deutschland vor. Von Preußens militärischem Glanz und Gloria war plötzlich nichts übrig. Des Kaisers Stolz, die Flotte, versank bei Scapa Flow in den Wellen, versenkt von den eigenen Mannschaften, nachdem sie vertragsgemäß den Engländern übergeben worden war. Bereits in der Nacht vom 7. auf den 8. November 1918 wurde von dem 1907 nach Bayern umgezogenen Berliner und ab 1917 USPD-Angehörigen Kurt Eisner in München in der ersten Sitzung der Arbeiter- und Soldatenräte im Matheserboy die Bayerische Republik und der Freistaat proklamiert. Noch 2 Tage vor der Berliner Republik. Eisner als linker Sozialdemokrat war zwar mit vielen Radikalen bekannt, verfolgte aber selbst eine moderate Linie. Als erfolgreicher linker Publizist jüdischer Abkunft war er den Nationalen und den Antisemiten verhasst, zumal er ab 1915 von der Kriegsschuld Deutschlands überzeugt war und dies auch zu belegen suchte. Er veröffentlichte dann ab 1918 entsprechende Dokumente. Dies führte letztendlich am 21. Februar 1919 zu seiner Ermordung durch den Studenten und Offizier Graf Arco Valley, der zum Umfeld der esoterisch-reaktionären Thule-Gesellschaft gehörte, einer Hauptkeimzelle des Nationalsozialismus bzw. Narzissmus. Ironischerweise war Eisners Mörder selbst Halbjude, der beweisen wollte, dass er dem nationalen Deutschtum angehörte. Aber auch die Radikalen waren auf der Straße, denn die Situation im weitgehend selbstständigen und preußenkritischen Königreich Bayern war anfangs keineswegs geklärt. Von Erich Mühsams Aktivitäten gibt es einen schönen Augenzeugenbericht. Harry Kahn schreibt 1928 in der Weltbühne, das ist die Weltbühne 19 vom 8.5.1928, ich persönlich sehe Erich Mühsam immer, wie er am 7. November 1918 an der Seite seiner ebenso handfesten wie herzensguten Frau, sehr zensel-mühsam, aus dem Tramwagen springt und geschwungenen Regenschirms zur Türkenkaserne rennt, um die vor den geschlossenen Toren der Hochburg des königlich-bayerischen Militarismus stockenden Revolutionäre anzufeuern, die erst lachenden, dann nachdenklich werdenden Soldaten zum Anschluss an seine Leute aufzufordern. Ich glaube, keine Geschichtsklitterung zu treiben, wenn ich sage, dass ohne Mühsams Eingreifen in jeder Minute die Sache des Münchner und damit des gesamten deutschen Umsturzes zumindest auf das Verhängnisvollste verzögert worden wäre. Denn es kam damals alles darauf an, diese letzte und wichtigste Machtposition der alten Gewalten auszuschalten. Das aber ist der ganze Mensch, mit einem Regenschirm auf die Barrikade. Eine sehr schöne Schilderung, die auch noch von ein paar anderen Seiten bestätigt wird, also dass es tatsächlich so gewesen ist. Türkenkaserne heißt die übrigens, weil das ist die Türkenstraße. Und danach ist die Kaserne da benannt. Schon ab 14. November rief Kurt Eisner den von ihm geschätzten Gustav Landauer nach München mit der Bitte, durch wörtlich rednerische Betätigung an der Umbildung der Seelen mitzuarbeiten. Von Münchner Arbeiter- und Soldatenrat zum ersten Ministerpräsidenten der neuen Bayerischen Republik gewählt, übte Eisner auch das Amt des Außenministers aus. Die Mehrheits-SPD machte zuerst gute Miene zum, in ihren Augen, bösen Spiel und intrigierte hinter den Kulissen. Insbesondere der rechte Flügel unter seiner Führungsfigur Auer, mit dem Eisners Mörder Arco Valley anscheinend befreundet war, von Mühsam spöttisch als die Auerochsen bezeichnet, sann auf Umsturz. Natürlich hatten sie die Rätedemokratie, wie sie Eisner vorschwebte, Natürlich hatten sie mit Rätedemokratie, wie sie Eisner vorschwebte, nichts im Sinn. Durch Veröffentlichungen von Geheimpapieren, die Deutschlands Kriegsschuld belegen und Bayern bessere Verhandlungsperspektiven bieten sollten, geriet Eisner völlig zwischen die Fronten. Eine antisemitische Hasspropaganda gegen ihn entbrannte. Auch im Inneren blieb der neue Freistaat nicht konfliktfrei. Bei dem Versuch von etwa 4.000 Arbeitslosen am 7. Januar 1919 das Sozialministerium in München zu besetzen, blieben nach dem gewaltsamen Eingreifen der Polizei 3 Tote und 8 Verwundete zurück. Vorübergehend ließ Eisner Mühsam, Levin, KPD und Mitglieder des Revolutionären Arbeiterrats, RAR, verhaften, die jedoch auf Druck einer gewaltigen Demonstration wieder freigelassen werden mussten. Nach den Wahlen vom 12. Januar 1919 blieb der USPD mit lediglich 2,54% auf der Strecke, während die SPD unter Auer 33% errang und der konservative Block mit der Bayerischen Volkspartei 35%. Dennoch weigerte sich Eisner zunächst zurückzutreten, entschied sich jedoch kurz darauf anders. Auf dem Weg zum Parlament, wo er seinen Rücktritt bekannt geben wollte, wurde Eisner am 21. Februar 1919 mit 2 Schüssen in Rücken und Kopf ermordet. Auch der Attentäter wurde mehrfach angeschossen, überlebte aber und kam später frei. Das war nicht gut. Da gibt es eine erstaunliche Stelle aus den Mühsam-Tagebüchern zu diesem Grafen Arcovelli. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt gerade die richtige Stelle habe. Gut, das schiebe ich jetzt auf. Ich finde spontan nicht die Stelle hier. Schlecht vorbereitet, sorry. Also jedenfalls Mühsam sagt, dass es kein feiger Mörder gewesen sei, sondern schreibt in seinem Tagebuch, dass dieser junge Leutnant eigentlich mutig gehandelt hätte und wenn es aus unseren Reihen einen derartigen Attentäter gegeben hätte, der den Kaiser erschossen hätte oder Hindenburg, dann wären vielleicht viele Leute am Leben geblieben und der Krieg verkürzt worden. Also nach diesem Mord, sofort riefen USPD und revolutionäre Kräfte den Generalstreik aus, weil ein rechter Putsch befürchtet wurde. Der Zentralrat der Bayerischen Republik, vom Rätekongress legitimiert, übernahm unter Vorsitz Ernst Nikitsch, SPD, später USPD, die Regierungsgewalt. Am 26. Februar 1919 wurde Eisner unter Beteiligung von rund 100.000 Menschen beigesetzt. Die nun vom Landtag gewählte SPD-Minderheitsregierung unter Johannes Hoffmann, sich am 4. und 5. April anscheinend noch vorbehaltslos für die Räterepublik aussprechend, setzte sich in den folgenden Tumulten nach Bamberg ab und agierte von dort aus gegen Fremdstämmige und Phantasten und die Diktatur der Russen und Juden. Ich habe mir gestern Abend noch mal viele Flugblätter aus der Zeit der Räterepublik angesehen, die im Wesentlichen von der Mehrheits-SPD produziert wurden und die enthalten genau solche Formulierungen, also wo schon von SPD-Seite aus eine totale Hetze gegen Ausländer, Russen und teils auch gegen Juden betrieben wurde. Die revolutionären Kreise bestanden weiter auf einer Räteregierung, die am 7. April 1919 vom Zentralrat und vom Revolutionären Arbeiterrat ausgerufen wurde. An dieser Stelle darf man die Ereignisse in Berlin und den niedergeschlagenen Spartakusaufstand nicht vergessen, die den bayerischen Räten signalisierten, dass auch ihre Stunde bald geschlagen haben könnte. Weitere bayerische Städte schlossen sich umgehend der Räteregierung an, fielen oft aber auch bald wieder ab. Aber auf dem Land war die Stimmung sowieso meist gegen die Revolutionäre gekippt, obwohl es eine mächtige linke Bauernpartei gab. Die Regierung Hoffmann organisierte schon die militärische Invasion und erklärte für München ab dem 25. April das Standrecht, das bis 1. August 1919 galt. Also Erich Mühsam hat auch eine entsprechende Broschüre geschrieben, Standrecht in Bayern. Und das setzt halt die Stadt unter Militärrecht und dann können eben diese Schnellgerichte eingesetzt werden, wie eben der Traven oder Fred Marut eines beschrieben hat. Ab 13. und 14. April führten die Moskauer Kommunisten in der Räteregierung das Regiment, nachdem die MSPD-treue republikanische Schutztruppe vorher vergeblich versucht hatte, die bisherige Regierung wegzuputschen. Rückblickend hatten die libertären Kräfte also kaum eine Woche Zeit, ihre Vorstellungen umzusetzen und gingen als von den Kommunisten fortan diffamierte Scheinräterepublik oder wegen der hohen Beteiligung von Schriftstellern als Schriftstellerrepublik, Kurt Kreiler hat ein Buch drüber geschrieben, in die Geschichte ein. Tatsächlich hatte es in diesen knapp 7 Anfangstagen einiges Chaos gegeben und es gab auch durch den psychisch kranken Volksbeauftragten für Äußeres, Lipp, kam es zu absurden Vorkommnissen, die jeder Komödie zum Lacherfolg gereicht hätten. Dennoch gab es unter schlechtesten Voraussetzungen ernsthafte Bemühungen, erstmals ein völlig neues Sozialwesen auf der Basis der Gleichheit, Gerechtigkeit und des Antikapitalismus in Deutschland zu etablieren. Einige von den Moskauer Kommunisten zu Recht kritisierte illusionäre Vorstellungen der Protagonisten können nicht von der Tatsache ablenken, dass der Versuch gemacht wurde, aus der Katastrophe des Krieges zu lernen und eine solidarische, antimilitaristische und nachhaltig basisdemokratische Gesellschaft aufzubauen. Im autoritären Ungeist der Zeit war deren Stunde aber noch nicht gekommen. Dies blieb den Anarchosyndikalisten und Anarchosyndikalistinnen der CNT, der Confederación Nacional de Trabajo, Barcelonas 1936 vorbehalten, wenn auch nur für wenige Monate. Auch sie wurden vom vereinigten Faschismus niedergeworfen. In der militärischen Organisierung der Münchner Räterepublik hatte sich schon das basisdemokratische Milizensystem der Spanischen Revolution abgezeichnet. Einheitsgehalt, Einheitsverpflegung, gewählte Offiziere, Rat der Milizen als Oberkommando. Die Niederschlagung der Münchner Räterepublik war nur der Auftakt für die nun kommende finstere Zeit des politischen Mordes, der Intrige, des Faschismus, der in einem weiteren Weltkrieg oder besser der revanchistischen Fortsetzung des Ersten enden sollte. Dass sich schon in München durch die antisemitische Hetze gegen Eisner, Levinet, Mühsam, Landauer, Toller und andere ankündigende Holocaust an den europäischen Menschen jüdischer Abstammung, sollte den Tiefpunkt der moralischen Verkommenheit deutscher Geschichte und Politik bilden, der einen unauslöschlichen Schandfleck bis auf den heutigen Tag und bis auf den heutigen Tag generationenwährendes Leid hinterließ. Ich lese jetzt nochmal eine kleine Passage aus den Tagebüchern von Erich Mühsam vor, die stark verdeutlicht, wie die Verhältnisse damals gewesen sind. Und zwar ist das ein Eintrag von Sonntag, den 20. Juli 1919 aus dem Gefängnis Stadelheim. Und ihm ist am Tag vorher schon signalisiert worden, dass er mit Ernst Toller einen gemeinsamen Hochspaziergang machen kann. Mein Hochspaziergang war gestern eine wirkliche Erholung. Toller und ich hatten uns viel zu erzählen. So erfuhr ich von ihm die Abenteuer, die er von seiner Flucht bis zu seiner Ergreifung erlebt hatte. Sein Reklamebedürfnis, von dem sein Prozess deutlich Zeugnis gab, 3 Anwälte, darunter Hase war ein linker Sozialdemokrat, und eine ganze Schwadron literarischer Sachverständiger, die ihm seine dichterische Genialität bezeugen musste, und seine mächtige Eitelkeit kam voll auf ihre Rechnung. Aber er ist bei allem ein lieber Kerl und ein im Wollen und Denken sauberer Mensch. Schauderhaft war es mir, als er mich noch einmal zur Exekutionsmauer führte und mir die Hautfetzen zeigte, die neben den Blutspuren trotz aller Mörtelverkleisterungen immer noch von der Schande der Bamberger Massenmörder zeugen. Mir war gleich anfangs bei meinen Rundgängen aufgefallen, wie niedrig großenteils die Schüsse in die Mauer geschlagen sind. Ich erklärte mir das aus der Besoffenheit der Weißgardisten, die ja von allen Augenzeugen bestätigt wird. Toller wusste eine andere, einleuchtendere und scheußlichere Erklärung dafür. Die Wächter, die dabei waren, haben ihm erzählt, dass sich diese Burschen einen Jux daraus machten, bei der Erschießung der Frauen und Mädchen auf die Geschlechtsteile zu zielen. So unvorstellbar, eine so tierische, nein, Tiere sind nicht so zynisch, eine so entsetzliche Grausamkeit ist, die Einschläge in die Mauer bestätigen die Tatsachen. Aber die Verbrecher sind ja wir, nicht die gedungenen Lümmel der Herren Noske, Hoffmann und Schneppenhorst. Jetzt kommt noch die Passage vom Arco, die ich eben gesucht habe und die ich nicht vorlesen konnte. Gestern hatte ich während des Spaziergangs mit toller Gelegenheit den Mörder Eisners von Angesicht zu sehen. Er wurde, den Kopf noch dick verpackt, über den Hof geführt. Mein Gott, was für ein Jüngelchen. Rotbackig, mit einem Babymund, eine Zigarette rauchend, kindlich freundlich, mit offenen blauen Augen, noch ohne eine Spur von Bart, mich neugierig musternd, so stellte sich mir die historische Persönlichkeit des Grafen Arco Valley dar. Sehen so die Mörder aus? Ich fasste erst lange, nachdem er verschwunden war, den Gedanken, dass dieser säuglingsähnliche Knabe eine schreckliche Tat begangen habe, zu der ungeheurer Mut, unglaubliche Energie und ein vollkommener Verzicht auf Leben gehörte. Feige Mordtat, schrien damals die revolutionären Blätter, wie bei anarchistischen Attentaten immer die reaktionären Zeitungen feige Mordtat geschrien hatten. Nein, feige war die Tat des jungen Menschen gewiss nicht. Sie war über jede Kritik tapfer und verbrecherisch nur aus dem Gesichtswinkel des Revolutionärs. Sollte ich einmal in dem Revolutionstribunal sitzen, das Arco abzuurteilen hat, ein Todesurteil wüsste ich zu verhindern. Man möchte sich solch entschlossene jugendliche Helden auf unserer Seite wünschen. Ein Schuss, der so sicher wie die Eisner gefällt haben, ein Jahr früher Wilhelm II. oder Ludendorff getroffen hätte. Ich glaube, durch ihn wäre der Menschheit unendlich viel Blut erspart worden. Ja, das ist hochinteressant, also hier diese Tagebuchaufzeichnung von Erich Mühsam zu lesen. Die gab es beim DTV-Verlag mal. Inzwischen werden ja die gesamten Tagebücher in Berlin vom Verbrecherverlag rausgebracht. Und man kann sie sich jetzt inzwischen auch online angucken mit einem kompletten Suchregister von Stichworten. Also diese gesamten Tagebücher, die jetzt gedruckt rausgebracht werden, die kann man sich online angucken und auf Schlagworten hin durchsuchen. Und es ist auch sehr bemerkenswert, wie die Revolutionäre hinterher im Gefängnis miteinander umgegangen sind. Es war ja alles ein total gemischter Haufen, ne, von Leuten, die aus allen Richtungen kamen, von linken SPD-Soldaten, die sich der Revolution angeschlossen haben, über verschiedenste Sorten von Kommunisten, Bolschewisten. Man muss sich auch vor Augen halten, dass damals die verschiedenen Revolutionäre noch nicht so weit voneinander entfernt gewesen sind. Die russische Revolution, die war ja erst ein, zwei Jahre her, beziehungsweise lief noch. Und man hatte sich noch nicht so ein klares Bild darüber gemacht. Und insofern gab es da noch viele Brücken. Und Erich Mühsam, der hat ja damals auch einen Bericht über die Münchner Räterepublik an Lenin selber adressiert, von Eisner bis Livigné. Ja, das nur mal als Anregung, sich dann bei Mühsam und anderen noch ein bisschen weiter zu hakeln. Hier gibt es noch ein unsägliches Machwerk eigentlich, von 1929, glaube ich, Erich Wollenberg. Der war damals der Infanteriekommandant von Dachau. Dachau war ja das einzige gewonnene Gefecht der Räterepublikaner. Und so wie er es beschreibt, stellt sich das alles gar nicht mehr so heldenmütig dar. Es war so, dass 800 Weißgardisten auf München im Anmarsch waren und dann sind sofort total zusammengewürfelter Haufen von ungefähr 1000 Milizionären und Soldaten aufgebrochen, um sich denen entgegenzuwerfen. Und die haben sich dann auf der Straße von Dachau nach München sind die sich begegnet und die Revolutionäre, die haben die gleich so behagt, dass die in panischer Flucht sich auf Dachau zurückgezogen haben. Und wie der Wollenberg das beschreibt, der ist also der Kommandant der Infanterie in der Revolutionäre in Dachau gewesen, hatten die sich ganz prima in dem höher gelegenen Gelände von Dachau festgesetzt und hatten überlegene Artillerie und Maschinengewehre und also eine gute kriegsmäßige Ausstattung. Und das ist, finde ich, eine sehr bemerkenswerte Geschichte, die ich jetzt hier drin gelesen habe, dass es gar nicht auf den Angriff der Roten Armee zurückzuführen war, dass die Weißgardisten sich dann zurückgezogen haben, sondern Frauen aus der Munitionsfabrik Dachau haben sich den Weißgardisten da entgegengeworfen und denen teilweise die Waffen entwunden, und es muss ein unheimliches Tohuwabohu gegeben haben, wo dann also Teile der Dachauer Bevölkerung sich auf diese Soldaten, schwer bewaffneten Soldaten geworfen haben. Und die sind dann wohl in wildem Schweinsgalopp unter Zurücklassung ihrer fast gesamten Ausrüstung aus Dachau abgehauen. So ist Dachau erobert worden von den Roten. Und dann ist die Stellung da recht gut befestigt worden und ausgebaut worden, obwohl es immer wieder Konflikte und sich widersprechende Befehle gab. Und letztendlich hat Toller den Befehl gegeben zum Rückzug. Der mit einem Flugblatt gefaked wurde vom Oberkommandierenden der Roten Armee, der Bolschewisten, vom Egelhofer. Diesen Befehl, den gab es gar nicht, den hat der Egelhofer überhaupt nicht unterzeichnet. Und es ging Toller und seinen Leuten darum, ein unnötiges Blutvergießen zu verhindern, weil Toller ist ja auch Offizier gewesen und der hat schon gesehen, dass es ganz unmöglich gewesen wäre, die München gegen diese unheimliche und viel besser bewaffnete Übermacht der Freikorps und republikanischen, SPD-republikanischen Soldaten zu halten. Ne? Es hätte also ein unheimliches Blutvergießen gegeben. Ja, und man muss auch sagen, dass die einmarschierenden Soldaten nicht überall gleichmäßig gemordet haben. Da hat es also auch Unterschiede von Einheit zu Einheit gegeben. Einige Freikorps, die haben sich besonders übel hervorgetan. Und offenbar sind ja viele Leute zu Gefängnis verurteilt worden. Und man hätte sie ja nicht zu Gefängnis verurteilen können, wenn man sie nicht vorher gefangen genommen hätte. Ja, soweit mal in einem groben, großen Überflug über die Rahmenbedingungen und Umstände der Münchner Räterepublik. Es wäre unendlich viel, viel mehr davon zu erzählen und an verschiedenen Stellen in die Tiefe und ins Detail zu gehen. Aber ihr seht, der Vortrag, der war auch schon relativ lang hier. Ich entschuldige mich für meine angegriffene Stimme. Ich habe so eine Dauerbronchitis und manchmal behindert die mich etwas. Ja. Dankeschön.